Wow, Milliarden waren das gerade live in der C-Halle vom 25. Fritz-Geburtstag. Vorwärtssalto in die Menge gerade vom Sänger Milliarden. Zusätzlichen Hochzeitsantrag. Alter, was ist hier gerade alles passiert? Ich komme gar nicht mehr hinterher mit meinen Gedanken. Ja, wirklich, sind die bescheuert, Alter? Wirklich, was sind das? 2-3 Meter auf jeden Fall, die Bänder gerade runtergesprungen ist von der Empore. Wie gesagt, nicht geprobt, ja? Die Jungs noch 2 Minuten vorher pullern gehen und sowas proben sie dann vorher nicht mal. Ist ja aber gerade noch so gut gegangen. Man muss aber auch sagen, also gerade noch so, dieser Vorwärtssalto hat auch nicht zum ersten Mal gemacht, glaube ich. Ey, gerade noch so. Ich habe mich nämlich hier extra vorne hingestellt und geschaut. Er ist zwar eine Zeit lang sehr sicher gewandert über die Menge, aber dann gab es eine Stelle, wo ein großes Loch war und es war kurz davor, dass er auf den Kopf geknallt ist. Ich sag's dir. Jetzt hör auf. Nein, nicht, dass die Leute... Es war alles ganz, ganz sicher. Wenn ihr es im fritz.de 360-Grad-Stream mitverfolgt habt, bitte zu Hause nicht nachmachen. Bitte nicht nachmachen, was sich hier gerade abgespielt hat in der Columbia-Halle. Und man muss sagen, Salma, normalerweise wäre die Stimmung jetzt schon so, dass man genug hat. Ja, dass man so ist, Alter, was ein Abend. Komm, wir gehen jetzt noch einen trinken oder komm, morgen, ich muss arbeiten am Wochenende, ich fahre jetzt nach Hause. Aber nein, wir warten jetzt noch auf Sido. Ey, ich bin so voller Liebe, gerade auch wirklich bei diesem Hochzeitsantrag. Es tut mir selber weh, das gerade zuzugeben, weil das spricht ein bisschen gegen meine Coolness. Aber ohne Witz, ich hatte Tränen in den Augen bei dem Hochzeitsantrag. Ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Aber als er dann erzählt hat, dass seine Frau geschwängert wurde bei einem Milliardenkonzert, dass er ihr das erste Mal gesagt hat, dass sie liebt. Und jetzt heute ein Hochzeitsantrag beim Milliardenkonzert. Also ich glaube, da hatten einige Leute Tränen in den Augen. Und jetzt Sido, Alter. Ich guck mal, ob die hier wirklich gerade Tränen und fragen, ob der Heiratsantrag hier vielleicht Pärchen in der ersten Reihe dazu bewogen hat, was am Beziehungsstatus zu ändern. Könnte man ja auch mal ganz vorsichtig. Hi, darf ich fragen, wie ihr heißt? Ich bin Alex. Und du? Jacqueline. Seid ihr zusammen? Ja. So, dann Thema Hochzeit, heiraten. Ist es bei euch aufgekommen jetzt gerade, wo ihr den Heiratsantrag gesehen habt? Also ich fand den Antrag gut. Nee, die Frage war, ob das bei euch beiden jetzt schon aufgekommen ist, das Thema Hochzeit. Nein. Bei dir auch nicht? Nein. Wie fühlt man sich so, wenn jetzt eigentlich einfach der Actor vom Oberring runterspringt? Ihr seid so geil im Ablenken, ihr seid so geil im Thema Ablenken. Habt ihr also dafür ein High Five an euch beide, wirklich. Wie Politiker, weißt du, die kriegst du nicht festgenagelt. Herrlich, hattet ihr denn Spaß bis jetzt, ihr Lieben? Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut, und es wird ja nur noch besser, Leute. Sido gleich hier vor euch auf der Bühne. Und wir hören jetzt Tonight Alive.